Programme für und mit deutschen Soldaten spielten im Verlauf des Zweiten Weltkriegs eine immer bedeutendere Rolle für den deutschen Dienst der BBC. Besonderer Beliebtheit bei den Hörern erfreuten sich Sendungen, in denen Kriegsgefangene zu ihren Angehörigen sprachen. Sie waren so attraktiv, dass sie zu ungünstigen und für deutsche Hörer besonders gefährlichen Zeiten, nämlich tagsüber, ausgestrahlt werden konnten. Zunächst hatte der Gruß- und Benachrichtigungsdienst der BBC aber noch keinen festen Platz, sondern war in andere Sendungen integriert. So sicherten sich die Redakteure interessierte und mutige Hörer. Ab 2. Oktober 1944 wurde den kriegsgefangenen deutschen Soldaten eine eigene Sendung zur Verfügung gestellt, in der sie sich allabendlich an ihre Familien wenden konnten, selbstverständlich nachdem ihre Manuskripte geprüft worden waren. Sie seien unter Sicherheitsgesichtspunkten redigiert worden, aber nicht im Hinblick auf die darin geäußerten Meinungen, heißt es in der Dokumentation zum 50-jährigen Bestehen des deutschen Dienstes. Mit den Sendungen habe die BBC versucht, der Kriegsmüdigkeit der deutschen Bevölkerung und der deutschen Soldaten Ausdruck zu geben. Hier ein Beispiel aus dem November 1943. Wer uns, deutsche Soldaten, hier sprechen hört, wird sich vielleicht fragen, wie können die so etwas tun? Ob sie wohl sprechen müssen, wird ein anderer fragen. Ja, wir müssen. Nicht, weil jemand uns zwingt, sondern weil es unser Wunsch und Ziel war, einmal offen zur Heimat sprechen zu können. Über das, was wir Soldaten gesehen und gedacht haben, als wir noch unsere Befehle ausführten. Und nachher. Und deshalb begannen wir vor fast einem Jahr in Nordafrika mit der deutschen Kriegsgefangenensendung. Heute sind es viele, die es für ihre Pflicht ansehen, diese Möglichkeit auszunutzen und die von hier aus sprechen wollen. Den deutschen Wehrmachtsbericht, der auch weiterhin militärische Siege verkündete und Niederlagen wortreich verbrämte, nahm Bruno Adler Ende Mai 1944 in seinem Kurt und Willi Sketch aufs Korn. Kurt war ein Volksgenosse, der alles glaubte, was er von Goebbels vorgesetzt bekam. Willi dagegen meinte, den Durchblick zu haben, weil er im Propagandaministerium arbeitete. Willi wurde von Peter Illing gesprochen, Kurt von dem Schauspieler und Regisseur Fritz Wendhausen, der zunächst im nationalsozialistischen Deutschland weiterhin Filme gedreht hatte, aber 1938 nach Großbritannien emigriert war. Nun sag doch mal, Willi, natürlich ganz unter uns, was ist denn nun eigentlich los mit der Invasion? Mit welcher, Kurt? Der in der Luft oder der in Italien? Ach was, ich meine natürlich die im Westen. Ach so, du kannst sie wohl gar nicht erwarten, was? Offen gestanden, die Spannung dauert schon so lange, dass es nachgerade eine Wohltat wäre, wenn endlich etwas geschehe. Ach nee, Kurtchen, Invasionsfieber. Auch du, mein Bruthuschen. Nerven. Nerven, ach wo. Ich weiß doch genau, dass uns nicht passieren kann. Ach, weißt du das genau? Natürlich. Na, dann ist es ja gut. Aber sag mal, warum kann uns denn eigentlich nichts passieren? Einfach darum, Willi, weil unsere Befestigungen am Atlantikwall unüberwindlich sind. So, unüberwindlich. Allerdings, das sagt man doch alle Tage mehrere Male. Also, wenn's nach mir ginge, Kurt, dann würde der Gebrauch gewisser Worte unter schwere Strafe gestellt werden. Also welcher zum Beispiel? Na eben, unüberwindlich zum Beispiel. Oder absetzen und begradigen und planmäßige Räumung. Alle diese Ausdrücke sollten verboten werden. Sie erzeugen nur Defätismus. Aber leider sind die Verfasser der Wehrmachtsberichte unbelehrbar. Der deutsche Dienst der BBC beobachtete und kommentierte die Entwicklung in Deutschland, wo sich amerikanische Truppen langsam der Westgrenze näherten. In der Aufstellung des sogenannten Volkssturms sah Hugh Carlton Green am 18. Oktober 1944 den Beginn eines aussichtslosen Guerillakriegs. In den letzten Monaten dachten oder sagten viele Deutsche, ja, wir sehen nun ein, die Nazis führen Deutschland der Vernichtung entgegen. Aber was kann man gegen die SS und gegen die Gestapo tun? Mag sein, das war keine leere Ausrede. Von jetzt an wird es eine leere Ausrede sein. Alle deutschen Männer von 16 bis 60 sollen bewaffnet werden. Wer Waffen trägt, kann handeln. Wenn diese Waffen gegen die wahren Feinde Deutschlands gerichtet werden, gegen die Feinde im Innern, dann mag Deutschland noch zu retten sein. Dann wird der Volkssturm nicht gleichbedeutend sein mit Volksmord.